Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Die Montagnacht ist traditionell eine freie Themennacht bei uns. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer hat sich nicht verändert. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Karim. Ich vermute mal, das ist ein Mann. Und der ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, ne? Hey, aber das ja. Ist ein Mann, ja. Hallo Domian, wie geht's dir? Danke. Und selbst? Mir geht's nicht so gut, es ist viel passiert. Da ist aber eine ganz... Also entweder ist die Leitung ganz schlecht oder da sind extreme Geräusche, wo du im Moment bist. Ja, einen Moment, ich gehe in einen anderen Raum. Das wäre schön, ja. Ja. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Okay. Um was geht's denn, Karin? Ja, es geht hier um, es ist vorgestern Nacht, also in der Nacht zum Sonntag, zwei Freunde von mir tödlich verletzt wurden, also ins Leben gekommen. Wie ist es zu dem Unfall, zu dem Unglück gekommen? Das ist, also ich meine, ich will jetzt auch nicht am Telefon darüber reden, also. Aber dafür reden wir jetzt hier, das ist ja nur mein Telefon. Stefan, du Arschloch! Ja, sehr lustig, sehr lustig. Wir amüsieren uns köstlich über solche Sachen und machen einfach weiter mit René. Und René ist 45 Jahre alt. Ja, René, guten Morgen. Ein Depp haben wir gerade abgeschossen. Ja, ich habe sie gekriegt. Umso schneller können wir beide uns unterhalten und das ist auch richtig und gut so. Ja. Um was geht's? Erstmal möchte ich dir gratulieren zu der schönen Domian-Nacht. Die war wirklich spitze. Das ist schön von dir. Dankeschön. Ja. Mein Thema ist also, dass ich mit meinen 45 Jahren bis jetzt eigentlich noch keinen Sex mit einer Frau gehabt habe. Mhm. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Noch nie Sex mit jemandem oder mit einem Mann schon mal gehabt? Also ich habe schon mal mit einer Frau geschlafen. Ja. Einmal. Ja. Da war ich, das war nach einer Feier in der Nacht, bin ich aufgewacht. Da hatte sie mich... freigemacht und war dran. Achso. Aber du, und dann, wie ging es dann auch irgendwie weiter? Eigentlich nicht. Danach war Schluss. Ich bin dann abgefallen und dann haben wir das beendet. Also abgefallen heißt, der kleine Mann ist abgefallen? Richtig, der kleine Mann ist abgefallen. Aber du bist nicht rausgelaufen vor lauter Schreck? Nein. Also das war die einzige sexuelle Begegnung, die du in deinem Leben bisher hattest? Mit einer Frau, richtig. Du sagst immer mit einer Frau. Hattest du mit einem Mann schon mal was? Mit einem Mann hatte ich auch was. Ach so, war auch schon mal. Einmal. Einmal. Mhm. Wie war das? Das war auch nach einer Feier. Mhm. Alkohol getrunken. Mhm. Dann sind wir irgendwann mal in seinen Computerraum gegangen, haben da ein bisschen am Computer rumgespielt. Und, wie Jungs das so machen? Ja, naja, nu. Jedenfalls bin ich dann irgendwann müde geworden. Ja. Und das war in einem Raum, wo ein Bett stand. Ja. Und da habe ich mich dann halt hingelegt. Ja. Ne? Ja? Er hat sich dann noch weiter ein paar Minuten mit dem Computer beschäftigt und wollte dann irgendwann rausgehen. Mhm. Ne? Und, dachtest du so? Nee. Hat er gesagt? Da war ich auch sicher, dass er gehen würde. Ja. Ich wollte ihn natürlich nicht gerade aus seinem Computerraum da verscheuchen, nur weil ich mich da jetzt schlafen gelegt habe und habe gesagt, du brauchst jetzt nicht unbedingt abhauen. Ja. Ne? Das hat er aber dann wahrscheinlich anders verstanden. Richtig, das hat er anders verstanden. Und dann? Ja. Lagst du da dich entspannend auf dem Bett? Richtig. Aber noch nicht am Schlafen? Nein. Er setzt sich dann zu mir aufs Bett. Ja. Und dann haben wir uns halt noch ein bisschen unterhalten. Und irgendwann fing er dann halt an, mich zu streicheln. War dir das nicht sehr unangenehm? Oder hat dich das nicht irritiert? Oder hast du gedacht, okay, versuchen wir das mal? Gedacht habe ich mir dabei eigentlich herzlich wenig. Du hast es über dich ergehen lassen? Ja, richtig. Wie weit ging es denn? Es ging fast vollständig, sagen wir mal. Das heißt also bis Bis zum Orgasmus? Nein, das haben wir nicht geschafft. Aber haarscharf davor? Ja, weil doch irgendwo eine Sperre war. Ja. Also wir konnten uns gerade nicht ganz gehen lassen. Aber immerhin, das war ja, schon eine... Es ist immerhin was passiert. Ja. Also das waren die beiden sexuellen Erlebnisse, die du in deinem Leben hattest. In deinem Leben, in deinem 45-jährigen Leben bisher. Ja. Wie kommt das? Ja, da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Oder eigentlich gar nicht in irgendeiner Richtung sicher. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ich praktisch Großteil meiner Kindheit im Heim war. Mhm. Das ist ein Heim gewesen, wo nur Jungs drin waren. Ja. Und da bin ich also mit 8 Jahren, glaube ich, reingekommen. Mhm. Und war bis zur Volljährigkeit in dem Heim. Na gut, aber das passiert ja vielen Leuten. Und dennoch haben die eine... Ist da irgendetwas geschehen? Bist du da... ist da irgendwas vorgefallen? Bist du sexuell missbraucht worden? Oder... Ja, da Missbrauch würde ich das nicht nennen. Da sind natürlich unter Jungs irgendwann mal sexuelle Spielchen aufgetaucht. Gut, das passiert auch ganz oft. Und wenn da keine derbe Gewalt im Spiel ist, würde ich auch sagen, ist das noch im Rahmen des Normalen. Richtig. Ja. Jetzt hast du ja 2 Mini-Erfahrungen gemacht, ne? Sagen wir mal so. Ja. Einmal mit dem Typ, wo es fast bis zum Orgasmus ging, immerhin. Ja. Und mit der Frau, wo, nachdem du gesehen hast, da ist eine Frau mit dir zugange, ist alles zusammengefallen. Richtig. Was hat dir denn jetzt, du kannst es ja nur beurteilen, weil du diese 2 Erlebnisse gehabt hast, was hat dir denn, wenn du es sagen solltest, am ehesten Spaß gemacht? Am ehesten mit der Frau. Also ich halte mich ganz klar für heterosexuell. Heterosexuell. Aber dennoch funktioniert es nicht bei der Frau. In der Nacht hat es nicht. In der Nacht nicht, ja, ja. Hat nicht funktioniert. Das würde ich aber eher darauf schieben, dass wir also kräftig getrunken haben, Alkohol getrunken haben. Und wie kommt es, dass du dann dennoch mit diesem Mann, also mit dem Mann, die sexuelle Geschichte hattest, auch doch relativ stark oder bis zum Schluss erregt warst? Mhm. Das ist man ja auch nicht, wenn man das nicht gerade toll findet oder wenn man es eklig findet. Nein, da war ich halt nicht ganz so stark betrunken. Da hatten wir zwar auch was getrunken, insofern, aber halt nur in gelöster Stimmung, sagen wir mal. Ja, ja, aber eben, je wacher man ist, desto eher sagt man doch, wenn das nicht das Ding ist, was man will, sagt man doch eher, nee, komm, lass mich in Ruhe. Ja, nee, ich habe mich auch immer gefragt, wie ist das so, wenn du, ich kannte also halt nur diese Spielchen aus dem Heim von damals, ne? Ich meine, das waren ja auch nur Jungs, und da hat man sich natürlich auch seine Gedanken drüber gemacht, wie ist das jetzt, wenn man jetzt mit dem Mann schläft, ne? Von daher... buchen wir das mal unter Neugierde ab. Was da passiert ist. Wie alt warst du eigentlich, als diese beiden Sachen geschehen sind? Das mit der Frau ist etwa 10 Jahre her. Ja. Und das mit dem Mann etwa 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Hast du denn unterdessen in der letzten Zeit, im Laufe der vielen Jahre, die ja schon vergangen sind, hast du mal mehrere Anläufe unternommen, um mit einer Frau, du sagst, du möchtest lieber mit einer Frau sexuelle Kontakte haben, mit einer Frau wirklich dann auch näher in Berührung zu kommen? Eigentlich kaum, muss man sagen. Warum nicht? Ich halte mich also für einen eingefleischten Junggesellen. Das könntest du ja auch sein. Dennoch könntest du ja viel Sex haben. Das meinst du, wie viele Junggesellen sich auch als eingefleischte Junggesellen verstehen, aber dennoch viel Sex haben? Ja, ist schon richtig. Ja. Hast du Angst vor Frauen? Es kommt auf die Situation an. Im Allgemeinen nicht. Hm. Hast du denn Angst vor, oder schämst du dich für irgendetwas? Nein, das eigentlich weniger. Mhm. Wenn du, weniger? Gar nicht. Gehen wir jetzt mal ganz ins Intime, frage ich dich. Also wenn du onanierst, an was denkst du da? Oh, das kann man schlecht. Ja, meistens natürlich an Frauen in eindeutiger Situation dann. Mhm. Mhm. Mhm. Ich denke auch schon mal. Hast du? Ja? Ich denke natürlich auch schon mal hin und wieder dann wieder mit einem, als wenn ich es gerade mit einem Mann machen würde. Mhm. Aber das kommt eher selten vor. Könnte es sein, ich sage jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus, eine Überlegung, dass du so verspannt bist in deiner Identität, also du weißt nicht, ob du zu Frauen tendierst oder zu Männern und eigentlich nicht zu Männern tendierst, aber vielleicht dann doch und dass dadurch nichts passiert? Nee, das glaube ich nicht. Da bin ich mir also schon ziemlich sicher, dass ich zu 90% oder so dann doch schon auch... Aber es ist eben so sonderbar. Würdest du sagen, dass du eine normale erotische Sehnsucht hast und Bedürfnisse? Ja. Also ich würde schon gerne mit einer Frau schlafen, auch eine Beziehung mit ihr haben, vielleicht sogar Kinder heiraten. Gut, also so weit sind wir noch nicht. Du musst ja erst dich mal allmählich rantasten. Ja. Also ich will jetzt keine Werbung für Prostitution machen. Aber ich glaube, dass man das sogar aus therapeutischen Gesichtspunkten mal so empfehlen kann oder mal so eine Idee formulieren kann. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal zu einer Prostituierten gingst, um auch erstmal diese körperliche Erfahrung zu machen? Nee. Das Erotikgewerbe ist mir zu suspekt. Gut, da kann man niemanden zu zwingen oder auch wenn das nicht dein Ding ist, dann ist es das. Nee, nicht. Überhaupt nicht. So, aber du musst jetzt das tun, René. Du bist 45 Jahre alt, da muss jetzt mal was passieren. Ja. Du musst jetzt mehr an Frauen rangehen, um einfach mal auch dieses Erlebnis zu haben. Vielleicht ist es ja doch nicht dein Ding, wenn du mal richtig mit einer Frau geschlafen hast, dass du dann siehst, nee, das gefällt mir doch nicht. Ach nee, da bin ich mir schon sicher, dass das mein Ding ist. Ja, weißt du doch gar nicht. Du hast es ja noch nicht erlebt. Naja, aufgrund meiner Vorstellungen, meiner Fantasie. Gut, aber du musst es tun. Du musst es tun. Also mich macht das schon sehr stutzig, dass das 20 Jahre da so gut wie nichts passiert ist. Wie lebst du? Was machst du vom Beruf? Ich bin in der PC-Branche tätig. Ja. Hast du den großen Freundeskreis so? Nein, eigentlich nicht. Was machst du in deiner Freizeit? Oh, da bin ich fast nur zu Hause. So, da haben wir es schon. Du musst rausgehen, Mensch. Du musst unter Leute. Die Frauen schneiden dir nicht in dein Zimmerchen rein. Ja. Ich wundere mich auch, dass da nicht ein größerer Druck bei dir entstanden ist in all den Jahren. Oder hast du dich fast schon damit abgefunden, dass du ohne Koitus irgendwann in die Kiste gehst? Ja, das kann schon sein. Also ich meine, wenn ich Druck habe, dann beschäftige ich mich halt immer selber. Mit dir selbst, ja. Ist aber auch so auf die Dauer. Ich meine, du machst das schon über fast 30 Jahre jetzt wahrscheinlich. Ja. So. Aber es wäre ja schön, jetzt auch mal noch einen Dreh zu kriegen. Ja. Und wenn du, und ich will das nicht einreden, aber du hast jetzt so das paar Mal so doch selbst formuliert. Wenn du dann irgendwann zwischenzeitlich doch mal so Bock auf einen Mann hast, dann machst du mit dem einfach nochmal. Mir geht es einfach darum, du sollst Erfahrung sammeln, um aus diesen Erfahrungen dann für dich etwas herauszuziehen, von dem du sagst, das ist mein Ding, meine Welt. Also ich möchte dich sehr ermutigen und ermuntern, mehr unter Leute zu gehen und etwas, oder du bist ein Computerfreak, dann geh in die Chaträume und bagger Frauen an und versuche dich mit denen zu verabreden. Mach einfach was. Hast du denn auch schon, hast du denn so Sachen schon versucht oder auch mit Kontaktanzeigen? Ja. Ich habe also im Internet natürlich, da gibt es diverse Seiten. Da kann man sich also eintragen, reinschreiben, was man sich so vorstellt. Von daher habe ich schon einige Kontakte gehabt. Reicht nur nicht aus. Du musst aktiver sein. Geh chatten. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären, was das ist. Nee. Ja, da hast du schon den direkten Kontakt. Und da entstehen oftmals auch wirklich reale Kontakte dann auch aus, Begegnungen aus. Lieber René, ich würde gerne bald mit dir reden und du sagst mir, ich habe mit einem Typ oder mit einer Frau geschlafen und ich bin von Sinnen vor Glück. Oh, ja. Ich würde es dir wünschen. Wär nicht schlecht, ich wäre interessiert daran, alles zu erfahren, wie es dazu gekommen ist. Naja gut, falls ich in absehbarer Zeit entsprechendes Erlebnis vorweisen kann, werde ich mich sicher hier nochmal melden. Darüber würde ich, das finde ich ganz toll, ja. Toi, toi, toi. Ja. Tschüss, René. Kann ich noch ein Atomgramm von dir? Ja, leg mal auf, wir notieren, rufen dich nochmal an und notieren dann die Anschrift. Ja, ist okay. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema, mein Partner will, was ich nicht will. Und demzufolge frage ich euch, was will euer Partner, was ihr nicht wollt? Also das Thema morgen, mein Partner will, was ich nicht will. Das impliziert ja in der Regel dann auch schon große Probleme und Komplikationen. Also da reden wir morgen drüber. Heute können wir über alles reden. Sabrina, 19 Jahre alt, ist die Erste. Die Exe, nicht die Erste. Sabrina hat aufgelegt. Dann machen wir weiter mit Manuela. Und Manuela ist 22 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo? Ja. Ich grüße dich herzlich. Wir sind auf dem Sender. Ja. Manuela ist 22 Jahre alt. Manuela, um was geht's? Ja, es geht um meinen ersten Sohn. Ja. Er wurde mir vor 2 Jahren weggenommen. Aufgrund meiner Drogensucht, die ich damals hatte. Ich bin jetzt seit 2 Jahren clean und habe noch ein Kind in der Zeit bekommen, in der ich clean war. Also du hast mittlerweile eigentlich zwei Kinder? Ja, genau. Und der Sohn, der dir damals weggenommen wurde, war der gerade frisch geboren? Ja, er war 6 Wochen alt. Mhm. Vor 2 Jahren ist das passiert. Mhm. Mhm. Stell ich mir sehr schlimm vor, wenn man ein Kind bekommen hat und irgendjemand nimmt einem das dann weg. Ja, es ist auch, ich war auf Therapie gewesen in der Zeit. Mhm. Und der Leiter von der Therapie hat mir das Kind aus ihm angenommen und hat behauptet, von wegen, weil ich geweint habe. Mhm. Ja, weil er meinte, von wegen, ich würde mit meinem Kind nicht gut umgehen können. Mhm. Und so. Wie stark warst du denn damals auf Drogen? Ja, ich habe Crack geraucht und Schurre geraucht und so, ne? Schurre, erklär mal. Ja, also Heroin. Mhm. Ne, durch. Also die härtesten und schlimmsten Sachen, die es so gibt, ne? Ja. Ist denn das Kind gesund geboren? Du hast doch wahrscheinlich während der Schwangerschaft auch Drogen konsumiert. Ja, ich war eine Zeit lang clean gewesen am Anfang. Mhm. So, und dann, also der Vater meines ersten Kindes hat mich geschlagen und so. Und dann bin ich von ihm abgehauen, mhm, und dann zurück nach Hamburg in die Szene rein. Und dann bin ich, also, ne, wieder voll auf Drogen gewesen und so, und hab mein Kind gekriegt. Also eine richtige Scheißbiografie in der Zeit, ne? Ja, genau. Mhm. Das Kind ist damals, hat man dir weggenommen. Wohin? Weißt du, wo es hingekommen ist? Es ist in einer Pflegefamilie gekommen. Ach so. Aber du, ja, hast keine Ahnung, wohin und wer es hat? Und nee, ich weiß ja, wer das hat, ne? Mhm. So, und ich habe ja eigentlich auch Besuchsrecht, aber so, die Pflegefamilie irgendwie macht da voll Stress und so und will nicht, dass ich das Kind irgendwie sehe, weil sie andauernd irgendwelche neuen Ausreden finden. Entweder ist das Auto kaputt oder, mhm, die Straßen waren gesperrt oder, mhm, sonstiges. Mhm. Das ist auch der Grund deines Anrufes, dass du gerne mit mir darüber, über diese Komplikationen reden möchtest. Ja, genau. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal einen Versuch unternommen, dieses Kind, dein Kind, zu sehen? Ja, also es ist so, also mir wurde das Kind weggenommen. Mhm. Am gleichen Tag bin ich weggelaufen, also abgehauen von der Therapie. Mhm. Und meine Mutter ist mit mir, also zurück zur Therapie gefahren und hat versucht, das Kind da rauszukriegen. Mhm. Das haben sie nicht gemacht. Am nächsten Tag sind sie eben halt zum Familiengericht gefahren, mhm, und haben gefragt, ob das überhaupt richtig ist und so und ob die das überhaupt dürfen. Und die haben gesagt, es liegt noch kein Beschluss vor, dass mir das Kind weggenommen werden darf. Aber der Beschluss wurde dann doch vorgelegt irgendwann? Der wurde beantragt an dem Tag, wo wir den Gerichtstermin hatten dann. Ja. Also ist das alles rechtens, dass die Pflegefamilie den Kleinen bekommen hat? Hast du denn dann sofort versucht, Kontakt aufzunehmen oder erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen? Ja, ich durfte das nicht. Also mir wurde verboten, das Kind zu sehen. Mhm. Ne? Mhm. Also nochmal die Frage, seit wann versuchst du ihn zu sehen? Nee, von ganz Anfang an schon. Also doch von Anfang an? Ja, nur das Problem war eben halt, dass ich wurde danach kurzzeitig wieder rückfällig. Ach so. Und dann habe ich meinen Freund, also sind wir zusammengekommen. Mhm. Also es ist so ein ständiges Hin und Her und du hattest schon das Bedürfnis, deinen Sohn zu sehen, aber da du rückfällig wurdest, wurde es dann noch schwieriger alles. Ja, ja, eben. Du hast aber jetzt dann wieder ein Kind bekommen. Genau. Ja, und das lebt bei dir? Das lebt bei mir. Und das ist auch vom Jugendamt alles so abgesegnet? Ja. Oder auch von den Behörden, also, die das beobachten? Das war so, ich hatte Angst gehabt, dass mir das Kind wieder weggenommen wird. Mhm. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu Sterni Park. Zu wem? Sterni Park, die haben auch Babyklappen und Mutter-Kind-Einrichtungen. Ach so. Und so. Mhm. Und dann bin ich in die Mutter-Kind-Einrichtung gekommen von da, mhm, und habe dann eben halt mein Kind dort entbunden. Mhm. Wie lebst du denn jetzt? Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Ich lebe mit dem Vater des Kindes so zusammen. Und bist du denn auch clean im Moment? Ich bin clean, ja. Ja. Und du bist 22 Jahre alt und noch recht jung. Arbeitest du auch schon? Hast du irgendwas, arbeitest du nebenher irgendetwas? Nee, aber ich krieg wahrscheinlich jetzt Arbeit. Ah ja, als was? Ja, als Putzfrau. Na gut, ist okay. Aber es ist egal, lieber ja, so als anders. Absolut, ja, da gibt's auch nichts drüber zu lachen. Ja. Und dein Freund, wie alt ist der? Der ist auch 22. Arbeitet der? 23, der arbeitet als Elektroinstallateur. Ja, ist doch wunderbar. Also ist eigentlich alles so recht abgesichert. Und hast du denn, nimmt denn dein Freund auch Drogen? Nein. Nein. Er hält mich gut ab davon, und wenn ich irgendwelche Gedanken habe oder so, dann kann ich auch zu ihm gehen und mit ihm reden. Super, das ist das beste Mittel überhaupt, ne, wenn man so jemanden hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass dein Kind dich auch davon abhält, dass du dich dadurch anstrengst, nicht wieder drauf zu kommen. Oder? Ja, das ist das erste Mal so, dass ich richtig reden kann. Also meine anderen Freunde, die haben alle mich einmal ausgelacht und so und gesagt, mach doch, was du willst. Mhm. Wie alt ist eigentlich dein zweites Kind jetzt? Mein zweites Kind ist ein Jahr und ein Monat. So, ja. Jetzt geht es aber darum, das ist auch der Grund deines Anrufes, dass du dein zweites Kind nicht besuchen, also dein erstes Kind nicht besuchen darfst. Ja, genau. Aber also ich dürfte schon vom Jugendamt aus, nur die Pflegefamilie findet immer wieder Ausreden, ne? Ja, also das ist ja jetzt eine ganz wichtige Frage. Also du hast Besuchsrecht, hast du, steht dir zu? Ja, einmal im Monat. Einmal im Monat, so, dann kannst du darauf ja auch bestehen. Ja, das habe ich ja auch versucht die ganze Zeit und so. Und ich habe auch schon mit dem Jugendamt telefoniert gehabt und er hat gesagt, ich soll das versuchen, mit der Pflegefamilie zu klären. Und wenn das aber mit der Pflegefamilie nicht zu klären geht, dann würde ich aber immer wieder auch Druck beim Jugendamt machen. Weil das ist ja dein Recht, dass du das Kind siehst und dass du zumindest einmal im Monat dann dort hingehen kannst und ihn besuchen solltest. Ja, klar. Da würde ich jetzt nicht klein beigeben. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich mal, ihr habt nicht viel Geld, aber es gibt ja auch kostenlose Rechtsberatungen, mal zu einer Rechtsberatung gehen und mich genau informieren, was man da tun kann. Mhm. Du möchtest ihn ja gerne sehen, ne? Ja, klar, wenn es danach geht, möchte ich ihn nicht wieder nach Hause holen. Ja, gut, aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich, ne? Ja. Sollte man vielleicht auch nicht so egoistisch sehen, es kann ja sein, dass das dem Kleinen hervorragend geht in der Pflegefamilie und dass er da ein richtiges Zuhause gefunden hat und Mama und Papa quasi als Ersatz auch in den Pflegeeltern sieht. Vielleicht sollte man ihn da jetzt auch nicht wieder rausreißen und nur weil man das selbst haben will. Ja. Aber so einen Kontakt finde ich auch schon sehr richtig und sehr gut. Du weißt gar nicht, wie er aussieht, ne? Nicht wirklich. Ich habe zwar Fotos bekommen, aber keine aktuellen. Und das Ding ist, ich finde mein Kind ziemlich fett. Ich habe gefragt nach der Kleidergröße. Was? Fett findest du's? Ja. Also zu dick oder was? Ja, und ich finde, für zweijähriges Kind ist Pullovergröße 104 ein bisschen groß, ne? Habe ich keine Ahnung von, kann sein. Naja, das war mir jetzt nicht erörtert. Vielleicht schmeckt es ihm halt ganz gut. Also, auf jeden Fall finde ich, dass du darauf bestehen solltest, wenn dir das rechtlich zugesichert wurde und du solltest alles unternehmen, das auch einzuholen. Aber das geht natürlich nur, Manuela, wenn du dich am Riemen reißt, ne? Wenn du nicht wieder rückfällig wirst. Ja, ich weiß. In dem Moment, wo du wieder rückfällig wirst, hast du natürlich ultra schlechte Karten, irgendwo von jemandem da Hilfe zu kriegen, von den Behörden. Ja? Also, setz dich für dein Recht ein und bleib sauber, bleib clean. Und alles Gute für deine Familie, die du jetzt hast. Ja, danke schön. Tschüss, Manuela. Tschüss. Tschüss. Das war die Manuela. Jetzt kommt die Erika. Und die Erika ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Erika. Hallo. Um was geht's? Es geht also um die Beziehung zu meinem Freund. Ja? Ich habe nebenberuflich angeschafft, also... Was? Du hast ihn nebenberuflich angeschafft? Ja, weil ich war so in finanzieller Not, dass ich also nach der Scheidung, dass ich also nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. Mhm. Und dann habe ich ihn als sozusagen einer meiner ersten Kunden kennengelernt. Ach, jetzt verstehe ich das. Du hast nebenberuflich als Prostituierte gearbeitet? Ja. Ach so. Ich habe gedacht, du hättest ihn dir nebenberuflich angeschafft. Ah ja. Nein. Und und habe ihn dann kennengelernt und dann hat er mir nach 10 Tagen angerufen. Mhm. Da habe ich ihn einfach nur als Kunden gesehen und hat gesagt, er hat sich überlegt, er hat Geld und er wird mir gern helfen, dann brauche ich das nicht mehr zu tun. Mhm. Dann hat er mir nach ungefähr 20 Tagen ca. 50.000 Mark gegeben. Wow. Ohne Sicherheit, nur auf mein gutes Versprechen hin. Das ist aber Wahnsinn. Was natürlich nicht, für mich ist natürlich sowieso klar, dass es auf jeden Fall zurückgezahlt wird. Mhm. Aber das Problem dabei ist jetzt, am Anfang sah ich das nicht so eng. Inzwischen sind es jetzt halt auch schon ein paar Monate vergangen. Mhm. Ich habe natürlich auch sehr viel Gefühle drin, aber er ist verheiratet. Mhm. Also ich will jetzt mal was ganz, ganz Provokantes fragen. Ist das so eine wirklich nette Geste seiner Zuneigung zu dir? Oder will er sich so deine Zuneigung erkaufen? Das ist das Problem. Also ich habe ja durch das, dass ich einfach diesen Nebenjob dann gemacht habe, ich habe ja auch sehr viele Menschen kennengelernt. Und ich meine, ich bin ja auch keine 20 mehr. Mhm. Und er ist normalerweise ein sehr zuverlässiger, genauer Mensch. Aber du bist dass er mich wirklich liebt. Ja. Nochmal zu dieser Nebentätigkeit als Prostituierte, als Hure. Wie lange machst du das jetzt schon? Also ich habe das bis Februar noch gemacht und dann habe ich es gelassen. Ich habe das circa 1,5 Jahre gemacht. 1,5 Jahre. Und hattest vorher mit diesem Gewerbe überhaupt keine Erfahrung gemacht? Überhaupt nicht? Nein. Warst du früher Hausfrau oder hast du einen anderen Beruf ausgeübt? Ich war 20 Jahre verheiratet. Ja. Habe davon die Hälfte der Zeit als Hausfrau verbracht. Ja. Habe mich dann selbstständig gemacht in der Fortbildung, mhm, und bin dann nach den 20 Jahren, als mein Mann mich verlassen hat, habe ich ein gut gehendes Geschäft gehabt im Bereich Fortbildung, mhm, wo sich hätte auch getragen, aber ich konnte diese wahnsinnigen Schulden nicht bezahlen. Und dadurch kam dann die Entscheidung, ich arbeite als Prostituierte, finde ich aber auch absolut krass, die Vorstellung, man hat so ein Leben relativ normal gelebt, so wie du es gerade geschrieben hast, und dann in dem Alter, da warst du 45, 46, zu sagen, ich arbeite jetzt noch als Prostituierte. Ja. Ist dir das leicht? Mein Glück ist einfach meine Attraktivität und mein Sonne, also man sagt einfach, wo ich bin, da geht die Sonne auf. Das ist natürlich ein tolles Kompliment. Obwohl ich manchmal hin, gehe manchmal unter, aber... Aber ist dir das denn leicht gefallen? Bitte? Ist dir das denn leicht gefallen? Also ich muss sagen, ich denke mal, ich habe das privat, wie gesagt, ich habe inseriert und die haben mir geschrieben und dann hat man ein Date ausgemacht. Mhm. Und wahrscheinlich habe ich mir manchmal die Hosen voller gehabt. Mhm. Die Herren haben aber auch die Hosen voll gehabt, das ist das Schöne dran. Also es waren nicht so professionelle Freier irgendwie, nein, die das ständig machen? Nein, genau, das sind einfach Leute, wo einfach einmal nur mal ausbrechen wollen und ganz unkompliziert, aber nicht diesen gewerblichen Weg. Aber die wollten auch Sex mit dir. Natürlich. Ja. Der erste Sex mit einem Freier, sage ich es jetzt doch mal so, war das nicht sehr schlimm und schwierig? Nein, weil ich, so unglaublich wie es klingt, ich habe mir das immer rausgesucht. Achso, also dass dir derjenige auch gefiel. Ja, genau. Ah, ja. Also ich hätte nie, das hat nichts mit dem Alter oder mit dem Aussehen zu tun. Ja. Ich sage immer, was jemand ausstrahlt. Verstehe. So. Also ein Mann mit Glatze und 1,60 Meter kann genau das gleiche ausstrahlen wie ein Mann mit 1,90 Meter. Natürlich. Also so, das hast du anderthalb Jahre jetzt gemacht. Ja. Jetzt hast du da jemanden kennengelernt und der hat dir 50.000 Mark geschenkt, ja, damit du besser über die Runden kommst. Ja. Aber du hast schon den Eindruck, dass er dich liebt. Ja. Hast wiederum oder weißt aber wiederum, dass er verheiratet ist, dass nichts draus werden kann. Und am Anfang habe ich mich beruhigt, also dass ich gesagt habe, sind keine Kinder da. Also das war für mich das Argument, wo ich dann zu dem Schritt auch wohl ja gesagt habe, weil ich finde es eigentlich nicht so toll. Mhm. Also ich fühle mich auch dabei nicht ganz gut. Also ich fühle mich sehr schlecht dabei. Also die Problemsituation habe ich doch richtig verstanden, dass du im Prinzip diesen Mann jetzt auch sehr magst oder gar liebst und eigentlich gerne mit ihm auch eine Zukunft hättest. Ja. Aber die ja. Zukunft ist verbaut dadurch, dass er verheiratet ist. Ja, wie ist denn die Ehe? Erzählt er da was drüber? Also er erzählt sehr wenig. Mhm. Er war jetzt auch geschäftlich im Ausland, hat mir dann auch ein Ticket geschenkt und ich habe ihn dann auch besucht, eine Woche bevor seine Frau kam, aber dann kam halt auch seine Frau, also, erzählt halt sehr wenig und, Heißt das auch, dass du so diese klassische Situation, dass du immer auf Anrufe von ihm warten musst und auf Initiativen, dass du von deiner Seite aus gar nicht viel machen kannst? Ja, müsste ich schon, aber die Situation für ihn ist nicht die, dass ich auf ihn warte. Das ist nicht so? Nein. Nein? Also, weil er natürlich auch durch das, er kriegt natürlich auch mit, wie viel Feedback um mich rum ist. Ach so, der hat auch, da ist auch eine gewisse Eifersucht dann da, oder? Ja. Zumindest ein Respekt vor deiner Attraktivität, der weiß, dass du schnell auch einen anderen Mann haben könntest. Ja. Ah ja. Genau. Aber wie stellt er sich denn jetzt das weitere Leben vor? Wie soll das denn laufen? Spricht er darüber? Also, er sagt, ich habe ihm gesagt, ich denke, ein Jahr brauchen wir beide, um überhaupt mal zu überlegen. Mhm. Was die Angst ist, wenn er nach einem Jahr sagt, nein, kann ich dann überhaupt noch zurück? Weil jetzt kann ich vielleicht, ich denke jetzt vom Kopf her noch, bin eigentlich schon neu, stehe mitten im Leben. Ich kann schon sagen, aber es wird halt immer schwieriger. Erika, weißt du, was ich finde? Ich finde, dass du herauskriegen solltest, wie das mit der Ehe läuft und was da los ist. Und ich finde auch, dass du dann Recht zu hast. Jetzt hat sich das schon so verdichtet, eure Beziehung. Ich finde, dass du das auch so thematisieren kannst, dass es für dich eine sehr schwierige Situation ist und du würdest einfach auch gerne mehr über sein Leben wissen. irgendwas ist da ja nicht in Ordnung, sonst würde er sich nicht nebenher eine Geliebte suchen und auch halten. Also wir haben schon so ein sehr offenes Gespräch und er erzählte mir zum Beispiel mal, das fing halt an, das erste Mal, wo er irgendwo hin musste auf einen Kundentermin, dann fuhr er halt mal los und irgendwann stand er dann halt mal vor so einem Haus, vor so einem Puff, kann man es ja ruhig so benennen. Und dann ging er nicht rein und beim zweiten Mal ging er rein und lief durch und dann ist gar nichts passiert und beim dritten Mal war dann halt dieses Schnelle passiert, was die Frauen freuen sich halt, da kommt einer, der zahlt 200 Mark und dann ist er kleiner Hase und da freuen die sich. Und so war da halt die Situation, wo ich ihn kennengelernt habe. Und jetzt kommt auf einmal die Frau, wo ihn quasi, das muss man sich bei mir immer so vorstellen wie James Bond Film, wo einfach die Frau verführt und einfach, das spielt dann immer eine Rolle, ob ich jetzt 47 bin oder 27. Also wenn du, du scheinst ihn ja doch sehr zu mögen. So, und, Und dann muss man auch... Weg. Bitte? Und dann hat sie ihn halt weggefegt. Ja, ja. Aber ich meine, du hast ja gerade selbst auch was Richtiges gesagt. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um das herauszukriegen. Natürlich hast du Angst, dass du dich zu sehr involvierst bis dahin. Dennoch ist das eben das Risiko der Liebe. Und wenn du diesen Mann jetzt sehr liebst, finde ich, dass du das riskieren solltest. Aber ich finde, dass du offen mit ihm reden musst darüber. Ihm aber natürlich auch nicht zu viel Druck machen solltest, aber etwas Druck nach einer gewissen Zeit schon. Ne? Das ist ja so dieses Millimeterspiel. Aber ich plädiere ja immer dafür, dass man Risiko in die Waagschale werfen soll, wenn man liebt. Und wenn es nicht klappt, also, okay, dann klappt es halt nicht. Ich finde halt einfach, die Situation ist einfach die, die Frau wird ja auch betrogen, wenn ich natürlich sehe, wie er da lügen kann. Eine Bekannte hat dann einfach gesagt, vergiss nie, er kam als Freier und ein Freier ist immer jemand, wo wieder woanders hingeht. Nein, oder noch weiter gedacht, so wie er seine Frau belügt, könnte er eventuell irgendwann auch nicht belügen. Ja, und das ist halt die Frage, gell? Ob ich das Risiko, weil ich meine... Schwierig. Ja. Das geht alles nur mit radikaler Offenheit, dass du ihm zum Beispiel sowas auch sagst. Dass du sagst, hör mal auf, ich bin zwar deine Geliebte, aber letztendlich finde ich es scheiße, dass du deine Frau so betrügst. Ich könnte in deren Rolle sein, um herauszukriegen, wie der darauf reagiert, um einfach mehr von dessen Charakter zu erfahren. Aber ich würde mich auch, wenn ich den Mann lieben würde, schon noch ein bisschen rein und verbeißen in die ganze Geschichte. Gut, das werde ich dann auch. Guck mal, gut, dass man mal einfach mal erzählen konnte. Ja, klar. Ist ja auch eine verrückte Geschichte. Ja. Alles Gute. Okay. Toll. Vielen Dank. Tschüss. Also, tschüss. 1:32, 17 Sekunden, kleine Pause. Die Sekunde. 1:33 Uhr, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, Freitemennacht. Ihr ruft mich an, könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema. Da steht die ganze Stunde unter einem Thema und das Thema heißt, mein Partner will, was ich nicht will. Ist das bei euch so oder war das bei euch schon mal so? Wenn ja, dann ruf mich morgen an und wir können drüber reden. Mein Partner will, was ich nicht will. Thema morgen bei uns. Tascha ist jetzt bei mir. Tascha, stimmt das? Ja, stimmt. Hallo Domian. Ich kenne nur Natascha und so. Ja, das ist die Abkürzung. Also, Tascha, 29. Ja. Hat mich angerufen. Warum? Ich habe seit 6-7 Wochen eine Beziehung zum Kollegen. Der war bis vor 2 Monaten mein Chef. Kurz dazu, das ist noch nicht ganz mein Thema. Ich war seine Assistentin und Stellvertreterin, habe jetzt einen anderen Bereich übernommen. Es hat sich halt im Nachhinein dann gezeigt, dass das Interesse doch größer war als die berufliche Beziehung, die wir hatten. Es ist inzwischen auch der Unternehmensleitung offengelegt, insofern ist das alles klar. Ach so. Aber er ist jetzt nicht mehr dein Chef. Er ist nicht mehr mein Chef. Wir operieren auch auf der gleichen Ebene. Heißt das, du bist befördert worden, oder wie? Ich bin befördert worden. Ah ja. Aber das hat wiederum nichts damit zu tun, dass er das irgendwie so lanciert hat. Hat er das so lanciert, dass du befördert wirst? Nein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, ja. Also, ich weiß also jetzt... Also, es ist für uns auch erst im Nachhinein, also nach dem Positionswechsel überhaupt ausgesprochen und offengelegt worden. Ja, das ist ja generell schwierig, wenn man sich in einen Kollegen verliebt. Wenn es aber dann auch noch ein Vorgesetzter ist, ist es noch schwieriger. Genau. Das ist aber jetzt geregelt zumindest. Das ist geregelt, ja. Du liebst oder bist verliebt in einen Kollegen seit 6-7 Wochen. Ja. Mein Thema ist, dass ich ab und zu sehr unruhig bin und außerdem ein gespaltenes Verhältnis zu meinem Körper habe. Und das resultiert in solchen Unruhen, wenn ich alleine bin, zu dysfunktionalem Verhalten. Und es beunruhigt mich sehr stark. Das war aber jetzt sehr, sehr geschickt ausgedrückt. Was, ja, um was geht es? Es beunruhigt mich sehr stark, dass ich bereit bin, das an Menschen offen zu legen, mit dem ich zusammenarbeite. Um was geht's denn? Erzähl's mir, Tascha. Es sind verschiedene Dinge. Also, wenn ich unruhig, also in der Vergangenheit, ich habe verschiedene Drogen genommen. Ich habe teilweise über einen längeren Zeitraum, ich glaube 1,5 Jahre, ausnahmslos täglich locker 1 Liter harten Alkohol getrunken. Ich habe Essstörungen gehabt, bis ich 37 Kilo gewogen habe. Wobei ich da allerdings sage, aus meiner Sicht, dass ich das, soweit man das sagen kann, unter Kontrolle hatte. Insofern, dass ich das sehr bewusst beobachtet habe und auch von einem Tag auf den anderen wieder... Okay. Also starker Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Essstörung. Das ist aber nicht mehr der Fall. Also das ist im Moment bist du sauber? Was das anbetrifft, ja. Gut, man ist das natürlich nie, wenn man so etwas gehabt hat, aber es ist nichts Akutes im Moment, kann man das so sagen. Es ist so, dass ich meinen Körper schädige. Wie? Und das habe ich auch immer schon getan. Wie? Äußerliche Schädigungen. Was machst du genau? Ich mich schneide, dass ja. ich... Wo schneidest du dich? An den Armen und Beinen. Es ist... Wobei man das doch im Büro sieht, wenn du einen... Oder hast du immer Blusen an, dass man ich das... Ich habe langarmige Sachen an, ja. Also schneidest du, um es klar zu sagen, du hast mit einem Rasiermesser oder mit Rasierklingen? Mit einem Messer, nicht mit Rasierklingen. Schneidest du den meistens machen die Leute das, die Unterarme auf? Nee, Oberarme. Oberarme. Schneidest du, bis es blutet? Bis es blutet, ja. Ich habe auch über Stunden schon mit dem Hammer auf mich eingeschlagen, bis das alles eine geschwollene rote Masse war, teilweise. Wo hast du das hingeschlagen? Worauf Unterarme und Oberschenkel. Es gibt auch Tage, an denen ich mich einfach nur in den Kleiderschrank setze und die Tür zumache. Ich habe da auch schon drin geschlafen. Momentan ist es auch so, dass ich alle paar Wochen einen bulimischen Abend habe. Manchmal auch, das sind allerdings alle 3 Monate vielleicht, mal 4 oder 5. Abende. Müssen wir erklären, bulimischer Abend heißt, dass du dich voll, man muss es dann auch so krass sagen, voll frisst und dich dann wieder übergibst. Ja. Ja. Aber was ist mit dem Alkohol? Gibt es auch Alkoholausbrüche manchmal? Nein. Das nicht mehr. Nein. Nimmst du zurzeit manchmal Drogen? Nein. Gar nichts? Nein. All diese Dinge, für all diese Dinge schämst du dich und möchtest es nicht deinen neuen Freund, den du da verliebt bist, dem das nicht erzählen. Ich möchte es nicht in den Job tragen, nein. Also für mich ist es so, Würdest du es ihm denn privat erzählen? Ja, wenn er nicht mit mir zusammenarbeiten würde, über kurz oder lang, nicht unbedingt jetzt. Aber du hast Angst, also wenn du es ihm privat erzählst, dass es dann doch irgendwann in den Job gelangt? Naja, es ist so, zum einen... macht es natürlich nicht den besten Eindruck, wenn du tagsüber strategische Unternehmensentscheidungen triffst und dich abends irgendwie in den Kleiderschrank setzt oder sonst was tust. Ja. Zum anderen ist es auch so, dass das wirklich nur passiert, wenn ich allein bin, und das hinter mir lassen kann, wenn ich die Haustür schließe. Das heißt, dass ich mich in dem Moment dann in die Mitte der Normalität bewege und er mich mit seinem Wissen und seiner Person im Endeffekt mit diesem Teil meiner Persönlichkeit konfrontiert. Verstehe. Und umgekehrt genauso. Mhm. Sehr kompliziert, aber ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Diese Konfrontation würde ja sowieso stattfinden, auch wenn du ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis zu diesem Mann hättest. Ja. Ne? Dann, im Moment ist das ja noch, ich habe das so verstanden, dass das noch ein relativ frisches Verliebtsein ist. Ja. Hattet ihr schon intime Kontakte miteinander? Letztes Wochenende, ja. Das heißt, er hat das doch gesehen an deinen Armen und Beinen, dass da Narben sind. Es sind keine Narben. Wie kann man sich schneiden, ohne dass Narben hinterher bestehen bleiben? Also erstmal hat der Körper eine relativ gut heilende Haut. Zum anderen ist es so, dass ich das mit Messern mache. Also erstmal ist das sowieso eine Sache, die von der Emotion heraus auch kommt, aber dass ich das mit Messern mache, die eine sägeartige Schneide haben und dadurch werden die Wunden sehr rissig und das verheilt besser. Achso, und wahrscheinlich cremst du sie dahinter noch großartig ein, immer wieder ist das alles, also man müsste schon mit der Lupe suchen, um die zu sehen. Genau, ja. Du hast ein absolut krasses Doppelleben, ne, führst du. So kann man das sagen. Ja. Du gibst in deiner Firma die erfolgreiche, wahrscheinlich sehr selbstbewusste Managerin ab. Ja. Die klar entscheidet, die straight ist, die alles in der Hand hat. Und zu Hause hast du Fressattacken, sitzt im Kleiderschrank oder verletzt dich halt selbst. Ja, obwohl... Und hast ein ganz hochverspanntes Verhältnis letztendlich zu deinem Ich. Zu meinem Körper, nicht zu meinem Ich. Tja, wo sind da die Grenzen? Aber egal. Also ich empfinde, das hatte ich auch im Vorgespräch schon gesagt. Das bist du ja. Wenn du in den Kleiderschrank gehst, ist das nicht mehr nur dein Körper, das ist auch deine Seele. Insofern ist es auch ein Teil deines Ichs, was da zum Ausdruck kommt. Das schon, aber beim Schneiden beispielsweise nicht. Nein, aber beim Fressen und beim Erbrechen ist es auch wieder ein Teil Seele, was da mitspielt. Und das Schneiden ist auch ein Ausdruck des Unglücks, letztendliches Unglücks deiner Seele. Du machst das sichtbar, ja. Mhm. Das ist im Endeffekt, also erstmal empfinde ich das als Umwandlung, dass du irgendwas Psychisches umwandelst in einen physischen Schmerz. Genau so, ja. Und du machst es sichtbar für dich selber, genau. Dass du das sehen, schmecken, fühlen kannst und das quantifizierbar ist. Kannst du mir das weil das habe ich so noch nie gehört, mit dem Kleiderschrank erklären, was da in dir abgeht, dass du dich in den Kleiderschrank versteckst? Ist das Angst vor Welt, Angst vor Eindrücken? Es ist eine Passivität, die ich da hervorrufen möchte. Kann man das so verstehen, dass es so ein Gefühl ist, wie sich in so ein Schneckenhaus zurückzuziehen? Ja, vielleicht. So ganz eng und es ist dunkel und abgeschottet nach außen? Also was vielleicht damit zusammenhängt, also erstmal zu dem anderen, also die ganze Schädigung und so weiter, es macht einen sehr geringen Zeitanteil im Jahr aus. Mhm. Also es sind vielleicht 15%, es gibt auch andere Sachen, durch die ich mich in positive Stimmung versetzen kann, durch die ich das kanalisieren kann. Es ist so, dass ich in der Kindheit oft im Kleiderschrank eingesperrt worden bin. Und ich gehe davon aus, dass ich einfach die Passivität dieses kleinen Kindes wieder hervorrufen will. Ich höre das schon auch in deiner Sprache, wie du formulierst, eine sehr, sehr bedachte Frau, eine intellektuelle Frau vermutlich. Wie sieht es denn mit Organisation für Selbsthilfe, zur Selbsthilfe aus? Hast du psychologische Betreuung schon gehabt? Ich habe psychologische Betreuung gehabt, ja, 2 Jahre. Aber es hat dir nicht viel gebracht? Nein. Nein? Was war das für eine Betreuung? War das eine Therapie oder was? Ein Psychiater? Es war eine Langzeittherapie, ja. Aber eine Gesprächstherapie? Ja. Es war da so, dass ich vorher auch 4 Punkte formuliert hatte, die ich gern erreichen wollte oder an denen ich arbeiten wollte. Wobei er gesagt hatte, gut, das erste ist halt die Körperspaltung oder diese Einheit von Körper und Seele wieder auf zu dröseln. Das war bei mir Punkt 4. Und ich dachte dann, na gut, man kann das eben von beiden Seiten aufrollen, habe mich darauf eingelassen, habe das aber zwischendurch nochmal thematisiert, warum für mich der erste Punkt so wichtig war. Wir brauchen da gar nicht so jetzt im Einzelnen drüber reden. Ich möchte dir sagen, Tascha, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast in den Minuten, während wir reden, finde ich das eine so schwerwiegende psychische Erkrankung und Störung, mit der du dich herumschlägst, dass die Frage, wie du jetzt mit deinem Freund umgehst, für mich erstmal zweitrangig ist. Für mich ist erstrangig, lass mich eben aussprechen, für mich ist erstrangig, wäre erstrangig an der Stelle, dass du dich in eine absolut intensive psychosomatische Behandlung begibst, möglichst in eine Klinik. Es ist mir klar, das würde ich jemandem auch raten. Es ist nur so, dass ich an der Grundlage und an der Basis, an der Persönlichkeitsstruktur, wie sie jetzt existiert, nicht arbeiten möchte. Dann musst du all das hinnehmen, all die Miseren hinnehmen und Schwierigkeiten, in denen du lebst. Ich meine, im Endeffekt wird es mir momentan zu dem Zeitpunkt auch nicht helfen. Weil es, für den Punkt, für den ich anrufe, weil das nicht innerhalb von 2 Monaten zu beheben ist. Dann würde ich ja jetzt auch die ganz offensive Schiene fahren. Wenn ich den Eindruck hätte an deiner Stelle, dass dieser Mann wirklich ein toller Mann ist und dass da eine große Verliebtheit entsteht, somit auch ein großes Vertrauen, würde ich auch aus Selbsttherapierungsgründen diesem Mann mich anvertrauen und es ihm alles erzählen. Und alles das in Kauf nehmen, wovon du gerade gesprochen hast, wovor du Angst hast, nämlich dass das in die Firma sich trägt, dass du damit konfrontiert wirst. Dann wirst du eben damit konfrontiert. Dann bringt das auch neue Dinge in Gang. Ich würde es so machen. Das machst du nicht unbedingt am Anfang einer Beziehung. Nee, aber bald schon. Sagen wir mal in einem Monat, in 2 Monaten, würde ich mich offenbaren. Das bringt mit Sicherheit. Ich würde fragen, warum. Und ich das ist natürlich auch eine Geschichte, die dahinter steht. Mhm. Und das wird ihm einfach wehtun. Das ist egal, das gehört dann dazu. Doch, das gehört dann dazu. Nicht zu einem so frühen Zeitpunkt. Nach 2 Monaten vielleicht schon. Wenn es wirklich eine große Liebe ist, die sich da entwickelt. Liebe Tascha, das ist sehr kompliziert und auch sehr komplex, merke ich. Ich möchte, dass wir das abbrechen hier auf dem Sender. Ich möchte, dass du auflegst und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Meine Grundhaltung ist, offensiv mit solchen Dingen umzugehen, weil ich weiß, dass das letztendlich eine positive Wirkung hat für deine Entwicklung und für deine Genesung auch. Es ist für mich nur so, dass, damit bin ich auch aufgewachsen, dass ich das nicht nach außen hin zeigen möchte. Das ist mir klar. Ist für mich eine Grenze, die ich auch akzeptiere und die ich nicht überschreiten will. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Claudia, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Claudia. Heute ist der Computer nicht mein Freund. Claudia schweigt. Hallo Claudia. Ja, ich bin noch da. Ach, da bist du. Ja. Hallo Claudia. Da war irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ja, ich habe seit kurzer Zeit eine Dreiecksbeziehung. Bist du verheiratet? Ja, ich bin noch verheiratet. Mein Mann ist aber vor kurzem ausgezogen. Ist zu seiner Freundin gezogen. Wobei ich damals schon das Gefühl hatte, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er ab und zu ihr geht. Und ja, ich hätte das geduldet. Also ist es eigentlich jetzt keine Dreiecksbeziehung mehr, weil die Ehe, die Beziehung zu deinem Mann, im Prinzip ja kaputt ist. Ja, er hat sich für seine Freundin entschieden und ist dann dorthin gezogen und lebt jetzt auch dort. Aber du hast auch einen Freund. Freund würde ich zu viel sagen. Ich habe mich verliebt im April. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Also du hast dich verliebt, aber daraus ist noch nicht richtig etwas entstanden. Mehr oder weniger weiß ich nicht, wie man Beziehungen definieren soll. Das ist immer so eine Definition. Achso, aber ist es schon, es gab schon Handlungen und ja, das ja. schon. Also es ist nicht nur eine Verliebtheit, dass du da sagst, da ist jemand, den habe ich gesehen im April und ich habe mich verliebt. Nein, es gibt schon ein Verhältnis, kann man sagen. Ja, doch, ja? Würde ich so sagen, ja. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ja, meine Freundin und er ganz gut zusammenpassen würden. Deine Freundin und er würden ja. ganz gut zusammenpassen. Ja. Was sagt mir das jetzt? Ja, dass er... Dass du die verkuppeln willst, oder was? Verkuppeln würde ich nicht sagen. Ich sehe halt manchmal, dass Leute zusammenpassen. Ja, und das ist... Ich verstehe das nicht, warum du das jetzt so sagst. Es ist doch der Mann, in den du verliebt bist und den du gerne haben möchtest. Ja, aber manchmal sehe ich halt auch, dass andere Konstellationen besser sind. Woran siehst du das? Intuition? Mhm. Weiß ich nicht, ja, Intuition. Kennen die beiden sich? Ja, die sind jetzt auch zusammen. Die sind jetzt auch zusammen? Ja, und ich auch. Also er ist manchmal mit dir zusammen, manchmal mit mir zusammen. So, jetzt verstehe ich, die Dreierkonstellation, das bezog sich gar nicht auf deinen Mann. Das bezog sich nicht auf deinen Mann, diese Dreierkonstellation. Nein, nur da hätte ich mich auch schon drauf eingelassen, bei meinem Mann, seiner Freundin. Hätte ich mich auch eingelassen. Ach, der hätte sich auch drauf eingelassen. Ja. Gut, der Zug ist jetzt abgefahren. Der ist abgefahren, jetzt hat Claudia hat eine gute Freundin und ihr beiden Mädels habt quasi jetzt einen Typ zusammen. Ja. Mal sehr salopp ausgedrückt. Ja. Mhm. Ja. Und bist du da manchmal eifersüchtig, wenn die beiden zusammen sind? Nee, eigentlich nicht. Seid ihr so als paarweise zusammen, manchmal oder öfter, oder eigentlich fast immer zu dritt zusammen? Nein, gar nicht zu dritt. Also so freundschaftlich, wenn wir wohin gehen, was trinken oder so, sind wir auch zu dritt zusammen. Aber sonst ist er mit dir zusammen oder ich. Ah ja, also es gab noch keinen Sex zu dritt. Nein. Das nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das wollen. Ja. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und das macht dir nichts aus, wenn die beiden zusammen sind? Nee, weil ich weiß, dass es passt. Und ist deine Freundin eifersüchtig, wenn er bei dir ist? Nee, sie nimmt sich nur zurück. Und das ist jetzt so ein bisschen... Sie nimmt sich nur zurück, das heißt, letztendlich ist sie schon eifersüchtig. Glaube ich nicht. Aha. Also wir reden alle drei immer sehr offen darüber. Ich meine, eigentlich ist es ja wunderbar, wenn ihr, niemand ist eifersüchtig. Und ja, dann, wo ist das nur Problem? Jetzt entwickelt es sich so, dass sie sich eben sehr zurücknimmt und ich mich aber auch. Und irgendwie. Warum nimmt sie sich zurück? Weil sie meint, dass das irgendwann meinen Schmerzen ausartet. Das was? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Das? Dass es irgendwann einmal in Schmerzen ausartet. Ach so, aus Angst, dass es kompliziert wird und ihr euch gegenseitig wehtut und vielleicht die Freundschaft kaputt geht. Aber ich glaube nicht, dass die Freundschaft deshalb kaputt geht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Bindung einfach zu tief ist. Könntest du dir denn vorstellen, dass das auf Dauer, oder was heißt Dauer, auf eine gewisse Zeit, so in dieser Dreierkonstellation weiterlaufen könnte? Ja, ich denke, mehr Zeit ist relativ. Also, natürlich. Und, und dem Mann ist es auch recht, dass er da zwei Mädels hat? Oder würde er lieber... Ja, genießt es. Natürlich. Der hat aber nicht auch noch eine Frau? Nein. Nein. Ich dachte jetzt schon, ich ganz verzweifelt, wenn ich das auch noch gehört hätte. Nein, das nicht. Eigentlich hört es sich richtig nett an, was du sagst. Ja, aber das ist ja so selten, dass so etwas problemlos läuft. In der Regel kommen dann ja gleich Komplikationen und Eifersucht und Ansprüche und weiß ich was alles. Könntet ihr dann nicht, ihr seid ja nun, ich vermute mal, dass die anderen auch in deinem Alter so ungefähr sind? Nee, jünger. Jünger. Also ich bin die Älteste. Na gut, wie alt sind sie? 41 und so. Na gut. 35. Na ja, gut. Da kann man sich ja wirklich zusammensetzen und das ganz offen bereden. Und, ja, das haben wir ja auch schon getan. So, und wenn es wirklich ganz offen ist und du kennst, wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen und befreundet? Oh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, 20 Jahre, so, hatten aber zwischendurch auch mal eine Pause. Na gut, aber ihr kennt euch sehr lange und sehr intensiv. Und da kann man sich ja gegenseitig auch einschätzen. Und wenn du ganz klar sagst, nee, pass auf, mir macht es wirklich nichts aus. Ich freue mich, wenn ihr beide Spaß miteinander habt und es euch gut geht. Und ich möchte auch gerne mit dem Mann auch zusammen sein. Und wenn sie das umgekehrt auch sagt, dann wagt es doch, macht es doch einfach weiter. Ja. Das ist so vorauseilende Sorge oder vorauseilender, nicht Gehorsam, aber vorauseilende Sorge, die ihr da praktiziert. Es könnte ja vielleicht irgendwann was passieren. Wenn es kompliziert wird, könnt ihr ja immer noch die Notbremse ziehen. Ja, aber ich denke mir, Sie und ich haben eventuell Angst, dass es dann, wenn man dann erst die Notbremse zieht. Dass es dann zu spät ist. Ja, genau. Ja, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ihr euch von dem Mann trennt, oder wie? Das weiß ich eben nicht. Ich habe gedacht, vielleicht könntest du mir da eine Hilfestellung geben. Nein, also meine Einschätzung ist, wenn das wirklich hundertprozentig so ist, dass es im Moment völlig spannungsfrei läuft zwischen euch dreien, dann würde ich diese filigrane Beziehung hegen und pflegen. Mhm. Und wirklich bei den allerkleinsten Ansätzen des Unmutes, der Missstimmung, ich finde, dann ist es auch noch rechtzeitig zu sagen, nee, ich ziehe mich zurück und überlasse zum Beispiel der anderen das Feld oder umgekehrt. Okay, aber mache ich das und dann macht sie das auch und dann ist ja auch doof, oder? Gut, dann soll es halt vielleicht so sein, dass ihr euch beide zurückzieht, aber im Moment würde ich das noch leben. Mhm. Du bist doch so eine einfühlsame, feinsinnige Frau, habe ich den Eindruck. Das heißt, du hast doch Antennen, wenn es irgendwie anfängt kompliziert zu werden. Ja, das haben wir alle drei seit Na, umso besser. Mhm. Du genießt es doch, Mensch, das ist doch ein Geschenk, sowas. Wann gibt es solche Konstellationen, dass man das leben kann? Ja. Äußerst selten. Denke ich mir auch. Ja. Danke, du machst mir Mut. Das ist schön, Claudia. Okay. Grüß die anderen beiden von mir. Ja, das mag ich. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir Claudia, 36 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Claudia. Ich bin sehr aufgeregt. Um was geht's denn bei dir? Also, ich bin seit 1986 mit meinem Mann zusammen. Ja. Seit 92 sind wir verheiratet, haben zwei Kinderlein. Ja. Und ich würde unsere Beziehung so beschreiben, dass wir sehr gut als Brüderlein und Schwesterlein zusammenleben. Mhm. Aber sexuell klappt's bei uns überhaupt nicht. Mhm. Ob das der Beziehung was ausmacht, weiß ich gar nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, er hat mich sehr, sehr lieb. Ich habe ihn eigentlich auch sehr lieb. Mhm. Aber da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Seit wann ist das so schon? Also unser Sexleben war noch nie ganz toll. Mhm. Ich habe auch mit ihm noch nie zusammen einen Orgasmus erlebt. Was mich die letzte Zeit sehr von ihm zurückzieht oder dergleichen. Ich weiß, was mich im Bett erwartet. Mhm. Also dieses in Anführungszeichen 0815. Mhm. Nicht, dass es schlimm wäre oder so, ja. Du hast also einfach keine Lust drauf. Nee, keine Lust drauf. Mhm. Jetzt habe ich zum Hochzeitstag, habe ich uns beiden ein Geschenk gemacht. Da gibt es Bücher. Ihm habe ich geschenkt Der perfekte Liebhaber. Mhm. Und mir habe ich geschenkt Die perfekte Liebhaberin. Mhm. Mal was zum Lesen, mhm, ob man da irgendwie weiterkommt. Finde ich eine gute Idee. Ja. Ja, ein guter Ansatz, ein kleiner Ansatz, aber ein Versuch. Ja, bis Seite 34 hat mein Mann das schon gelesen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen kann, damit das Ganze wieder attraktiver wird. Also ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, 1985, 86, so die ersten Monate, Jahre, war es da auch nicht so leidenschaftlich? Nein, nein, nie eigentlich. Also wir haben uns sehr, sehr lieb und war eigentlich gar kein Thema, dass wir nicht heiraten würden oder so. Mhm. Dafür hat es vollkommen ausgereicht. Nach 6 Jahren, wir wussten in Anführungszeichen auch, was uns da im Bett erwartet, aber das war nie der ausschlaggebende Punkt. Weiß er eigentlich, dass du noch nie einen Orgasmus hast? Ja, das weiß er. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass er Angst davor hat, mit mir zu schlafen, weil er mich doch nicht zum Höhepunkt bringt. Er unter Druck steht wahrscheinlich, ja, unter ja, einer Erwartungshaltung da ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein uraltes Thema, worüber man wahrscheinlich keine endgültigen Aussagen machen kann. Ich weiß nicht, ob man Leidenschaft wieder zurückholen kann bei Pärchen, die sehr lange zusammen sind. Ja. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, ob man Leidenschaft richtig kreieren kann, wenn sie noch niemals richtig da war. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, dass man vor allen Dingen, wenn man sich lieb hat und wenn man wirklich eine gute Beziehung, was ja ein hoher Wert ist, sollte man auch wirklich alles ausprobieren, was nur möglich ist. Mhm. Diese Bücher finde ich schon mal einen tollen Ansatz. Mhm. Dann gibt es sicher ihr könntet auch mal in eine Sexualpaarberatung gehen. Habe ich auch schon dran gedacht. Ach, und er wäre auch da nicht abgeneigt. Wunderbar. Ich denke mir, man muss halt nur irgendwann mal den ersten Schritt machen und sagen, komm, ich melde uns jetzt an oder genau. so. Ja. weil ich kann mir schon vorstellen, mit ihm in Anführungszeichen alt zu werden. Ja. Und es ist sehr schade, wenn es daran scheitern würde. Genau. Und es gibt bestimmt dann irgendwelche Tricks oder Mittel oder irgendwas, dass man da im frischen Wind reinbringt. Und wenn ihr beide so offen seid und er sagt sogar, ich würde zu so einer Beratung gehen, finde ich das Allerbeste überhaupt. Macht das. Weil mit mir, finde ich, kann er nicht so gut darüber reden. Vielleicht, wenn eine neutrale Person dabei ist, dass er dann da ein bisschen offener wird. Genau. Und ich ihn dann vielleicht auch besser verstehen kann oder wie auch immer. Ja. Also, der Ansatz ist da, ihr seid guten Willens, ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen. Ich könnte dir vielleicht gerne noch, wenn du möchtest, meinen Psychologen gleich geben, dass der dir in Sachen Sexualpaarberatung vielleicht noch ein paar Tipps gibt. Wäre toll. Ja, das machen wir so. Du legst auf. Das heißt der Peter, so heißt der Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich an. Bedanke ich mich. Alles Gute. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik Jens Diegel und morgen heißt unser Thema, mein Partner will, was ich nicht will. So heißt unser Thema. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir hier im Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.